SWR 2 Hörspiel. Zwei neue politische Parteien sind an die Öffentlichkeit getreten. Am Nachmittag beginnt in Berlin der Gründungskongress der marxistischen Jugendvereinigung Junge Linke. In Buna bei Spuckau begann am Vormittag der Gründungskongress der Berlin-Liga. Die reine Arbeiterpartei versteht sich als Interessenvertreter der Arbeiter im kameradschaftlichen Miteinander. Hallo, hier ist Tanja. Nachrichten fürs neue Forum bitte nach dem Piep. Ciao. Hallo. Tanja? Ich bin's. Ich würde gerne mit dir reden. Ich weiß, die Wahlen. Du hast viel zu tun, aber es dringt. Bist du da? Tanja. Tanja. Oh. Doberschütz und die letzte Staatsjagd von Tom Peukert. Hörspiel in zwei Teilen. Zweiter Teil. Musik: Jean-Boris Schimczak. Regie: Thomas Leutzbach. So, der Mantel? Ja, geben Sie her. So, hier, bitteschön. Die Jacke. Der nächste. Doberschütz. Petruschka. Ja. Tut mir leid, ich habe neulich ein bisschen übertrieben. Schon gut. Weil ich mir Sorgen um dich mache. Ich weiß, ja. Dann hätten wir das geklärt? Ja. Schön, schön. Du, ich denke die ganze Zeit nach über unseren Ausflug in die Schorfheide. Warum schießen die einen Hubschrauber runter von den eigenen Leuten? Da steckt was dahinter, Doberschütz. Aber was Richtiges, verstehst du? Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Also, ich habe mit ein paar Experten drüben geredet. Mhm. BND. Das sind Profis, die beobachten die DDR ganz nüchtern. Wir könnten uns mit jemandem treffen. Der kennt auch deinen toten Stasi-General Wilfried Neherlich. Wusste der sofort, wer das ist. Hm? Was meinst du, wollen wir das machen? Ja, warum nicht? Gut, wir treffen den in West-Berlin. Der traut sich nicht in den Osten. Morgen Abend. Ich hol dich ab. Gut. Ja. Man sieht sich. Ja? Ich bin's, Vivek. Doberschütz? Komm hoch, ich mach auf. Januar 1990. Jede Nacht erwachte ich nach 3-4 Stunden Schlaf. In meinem Bauch ein riesiger Stein. Man konnte ihn wegtrinken für einen Augenblick. Aber er verschwand nicht. Ich dachte an meine Zukunft. Vielleicht würde ich vor Gericht gestellt werden. Alles würde wieder anfangen. Sie würden mir die Bilder zeigen. Von dem Jungen. Was willst du, Doberschütz? Reden. Reden? Ja. Machen Freunde doch, oder? Klar. Klar, hast recht. Finde ich gut. Ich hatte Angst vom Ende der DDR. Die DDR hatte mich beschützt. Vor meiner Erinnerung. Vor meiner Schuld. Finde ich wirklich gut. Komm, ich mache ein Rohr auf. Aber noch mehr Angst hatte ich davor, dass jemand wie Vivek noch einmal eine Chance bekam. Ja, komm, wir trinken was. Ich hatte noch immer genügend Amobarbital. Wahrheitsserum. Nährlichs Elixier. Ich nahm 3 Tropfen. 2 weniger als beim letzten Mal. Du hast mich gefragt, ob wir uns zusammen engagieren, Vivek. Genau. Was heißt denn das? Wir gehen auf die Jagd. Wir beide. Auf die Jagd? Aha. Ich bin kein Jäger. Ah, 3 Jahre Grenztruppen. Da bist du ein Jäger. Ich wette, du weißt noch genau, wie du deine Kalaschnikow scharf machst. Hä? 30 Vollmantel rein, Nase in Kerbe, zack. Hebel runter, mittlere Position. Und durchziehen, ab geht's. Oder, Toberschütz? Klar. Siehst du? Wir schießen keine Rehe. Kannst du dir doch denken. Ich verstehe dich nicht. Staatsjagd. Wir machen eine Staatsjagd. Guck nicht so blöd. Weißt du, wie viele Leute das Theater hier ankotzt? Kannst du dir das gar nicht vorstellen? Die warten nur. Die tun alles, damit der Spuk endlich aufhört. Ich denke, die fühlen sich jetzt alle befreit. Steht doch in der Zeitung. Die Zeitung. Die sind als erstes dran. Was ist denn nur los mit mir? Ich vertrag nichts mehr. Und wann? Wann machen wir die Staatsjagd, Viehweg? Sobald die Freunde grünes Licht geben. Dann geht's los. Hallo, hier ist Tanja. Nachrichten fürs neue Forum bitte nach dem Piep. Ciao. Kannst du dich melden? Bitte. Als Gesprächsthemen nannte der Sprecher des Bonner Ministeriums die komplizierte Lage der DDR-Wirtschaft wird aus der Jahresstatistik die Aufnahme von Verhandlungen über ein Investitionsschutzabkommen sowie Währungsfragen und den Abbau von Informationen 88 um 2%. Der Ministerpräsident appellierte an die Volkskammer, im Bereich der Volkswirtschaft des ausgehandelten Konsens zuzustimmen und die Volkskammerwahlen auf den 18. März vorzuziehen. So, das ist der Kollege, von dem ich dir erzählt habe. Ich dachte, wir gehen ein bisschen spazieren. Da können wir ungestört reden. Einverstanden? Ja. Peter hat mir ja so einiges erzählt über ihre Erlebnisse in der Schorfheide. Das ist natürlich mysteriös. Was wissen Sie über Wilfried Nerlich? Hauptverwaltung A, das ist Aufklärung. Westliches Ausland. Das haben wir auch rausbekommen. Generalmajor Nerlich ist Anfang Dezember in Bonn erschienen. Was wollte er? Die Übergabe verhandeln. Die Übergabe? Ich beschreibe Ihnen mal, wie Nerlich sein Ministerium sah. Die Staatssicherheit ist heute ein moderner, hochprofessioneller Geheimdienst. Man dient nicht der Partei, sondern dem Staat. Sachlich und effizient. Man besitzt modernste Sicherheitstechnik und kann die perfekt einsetzen. Man ist Teil einer Informationselite. Warum hat Nerlich sowas in Bonn erzählt? Er hat Angebote gemacht. Die Stasi verhält sich ruhig. Keine Gewalt. Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, wer auch immer, können sich in Zukunft an den gesammelten Wissensschätzen des MFS bedienen. Als Gegenleistung betrachtet man in Bonn die Mitarbeiter nicht als politische Verbrecher. Verbrecher gab es ja nur in der SED. Nerlich ging davon aus, es kommt demnächst zu einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Eine Wiedervereinigung. Er dachte wirklich, das steht jetzt auf der Tagesordnung. Das denken jetzt viele. Das ist völlig absurd. Wir kennen die wirtschaftliche Lage der DDR. Das Land ist bankrott, unfassbar verschuldet. Wenn wir den Osten jetzt adoptieren, dann würden wir uns mühelos mitruinieren. Das haben wir auch in Bonn so kommuniziert, als wir merkten, der Kanzler neigt da zu gewissen Träumereien. Wir sind nicht glücklich darüber, dass in der DDR jetzt so ein Chaos herrscht. Aber damit muss das Land schon alleine klarkommen. Sieht nicht so aus. Irgendjemand setzt sich durch und sorgt wieder für Ordnung. Wir wünschen uns natürlich alle, dass das auf demokratischer Grundlage geschieht. Und wenn nicht? Sind uns leider trotzdem die Hände gebunden. Wir können uns da nicht einmischen. Das sind Angelegenheiten der DDR, verstehen Sie? Innere Angelegenheiten. Du siehst müde aus. Totaler Stress. Nur noch 7 Wochen bis zu den Wahlen. Gewinnt ihr? Die Leute wollen die Westmark, die können wir nicht bieten. Tut mir leid. Ich habe euer Wahlprogramm gelesen. Gerechte Strafe für alle... Ich kenne unser Wahlprogramm. Für alle Mauerschützen. Was soll ich denn machen? Die Blockflöten fordern das auch, der Westen sowieso. Ich weiß nicht, was du machen sollst. Klingt trotzdem komisch. Musst du? Ist nur ein Bier. Machst du mir Vorwürfe? Nein, ich verstehe, dass deine politische Arbeit Doch, du machst mir Vorwürfe. Statt nach einer Lösung zu suchen für deine Probleme, machst du mir Vorwürfe. Du trinkst und machst mir Vorwürfe. Entschuldige. Schon gut. Ich muss los. Was bleibst du nicht? Du musst irgendwas machen, was dir hilft. Du darfst nicht mehr trinken. Und denkst du, ich schaffe das besser, wenn du nicht da bist? Ich habe totalen Stress. Ich muss auf mich selbst aufpassen. Ich muss auch mal an mich selbst denken. Verstehst du? Ja. Verstehe ich. Ich verstand alles. Alles war kompliziert geworden. Alles änderte sich. Wir änderten uns. Tanja war die Einzige, der ich alles von mir erzählt hatte. Meine ganze Geschichte. Vor langer Zeit. Trotzdem war sie bei mir geblieben. Sie? Petruschka hat mir gesagt, dass ich sie hier finde. Was wollen Sie? Können wir in Ruhe reden? Das ist ein NVA-Objekt. Dass Sie überhaupt reingekommen sind, zeigt, was hier los ist. Ich fliege gleich. Wollen Sie mit? Haben Sie Angst? Ja. Ist ein Testflug. Ist völlig ungefährlich. Was wollen Sie von mir? Haben Sie irgendwas rausgekriegt? Über die Schorfheide? Warum uns das passiert ist? Uns ist ja nichts passiert. Stimmt. Wir wurden nur abgeschossen. Von Ihren eigenen Leuten. Berufsrisiko. Ich bin Soldat. Sie wollen mir nichts erzählen. Warum sollte ich? Beim letzten Flug haben Sie über Honecker geredet und über die anderen vom Politbüro. Dass die Tiere totschießen wie besessen, weil die den Druck nicht mehr aushalten. Da haben Sie gewirkt wie jemand, der weiß, dass die DDR keine Zukunft hat. Dass es besser ist, wenn jetzt Schluss ist. Jetzt beantworten Sie mir mal eine Frage. Wer sind Sie eigentlich? Warum interessiert Sie das alles? Ich denke, in der Schorfheide wird ein Putsch vorbereitet. So. Das denken Sie. Ja. Friedliche Revolution. Bis jetzt ist niemand gestorben. Vielleicht ändert sich das bald. Ach, Sie haben null Ahnung. Dann klären Sie mich mal auf. Also, wenn Sie in den bewaffneten Organen sind, ja, Offizier, Genosse, werden Sie in diesen Tagen vielleicht angesprochen. Von Leuten, die Sie gar nicht kennen. Die kommen in Zivil. Nennt sich Kadergespräch. Da werden Sie gefragt, ob Sie sich vielleicht vorstellen können, in die Bundeswehr überzutreten, im Falle einer künftigen Verbindung der beiden deutschen Staaten. Ob Sie sich vorstellen können, bei gutem Gehalt und anständigen Karrierechancen demnächst in einer NATO-Armee zu dienen. Wenn Sie ja sagen, verabschieden sich die Herren freundlich. Wenn Sie aber sagen, auf gar keinen Fall will ich beim Feind dienen, einmal Feind, immer Feind, da kann ich gar nicht anders, dann wird's interessant. Die Herren verraten, dass es Ihnen genauso geht. Sie sagen, die alte Garde hat versagt. Aber jetzt werden die Stabsoffiziere für eine neue sozialistische Armee gesucht. Die Generäle von morgen. Wollen Sie sowas werden? Sie fragen wie ein Staatsanwalt. Hören Sie auf, mich auszuquetschen. Ich weiß überhaupt nichts von Ihnen. Ich weiß nur, dass Sie Doberschütz heißen oder so ähnlich. Ja, Doberschütz. Frank Doberschütz. Frank Doberschütz. Wir landen jetzt. Dann gehe ich nach Hause. Sie können gerne mitkommen, Frank Doberschütz. Und dann erzählen Sie mir mal, warum Sie gegen einen Putsch sind. Und welche Ideen Sie haben, wie man sowas verhindert. Der ehemalige Staats- und SED-Chef Honecker ist heute aus der Charité entlassen und durch die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei. Noch vor wenigen Wochen zu Beginn des revolutionären Prozesses in der DDR hatte sich die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land für die Beibehaltung der Eigenstaatlichkeit. Für einen Volksentscheid in beiden deutschen Staaten zur Vereinigung hat sich der NDPD-Vorsitzende Gerlach ausgesprochen. Als Termin schlägt er den 2. Dezember dieses Jahres vor, an dem die BAD-Bundestagswahlen stattfinden. Hi. Nina, ich bin überrascht. Sieht man. Lässt du mich trotzdem rein? Klar. Nina. Hüftlanges Haar, bunter Strickpullover, hautenge Jeans. Darüber trug sie eine Fellweste, die bis zu den Knöcheln reichte. Du lebst immer noch wie ein Student. Ein Zimmer, Küche, Klo. Nina war eine von Tanjas ältesten Freundinnen. Irgendwann hatten sich die beiden verkracht. Hier. Sekt? Na mach auf, ich brauch was. Ich bin immer so aufgeregt in deiner Gegenwart. Und wie geht's dir, was machst du so? Ich feiere die Freiheit. Vielleicht mache ich bald einen Kaffee auf. Kollwitzplatz, ehemaliger Gemüseladen. Du kriegst eine Einladung, wenn es soweit ist. Cheers. Prost. Ich mache auch was Politisches. Erstaunst du was? Hättest du mir nicht zugetraut. Doch, dir traue ich alles zu. Willst du mal meinen Ausweis sehen? Ja. Bürgerkomitee zur Auflösung der Staatssicherheit? Ist das Wahnsinn? Nina löst die Stasi auf. Die kleine Nina. Wahnsinn, oder? Und du? Erzähl mal selbst, was machst du? Ich schau noch, wie es weitergeht. Bist du noch mit Tanja? Weiß nicht. Im Moment ist es... Mann. Ach, das tut mir leid. Tanja weiß überhaupt nicht, was er an ihr hat. Nina stand einfach auf, setzte sich auf meinen Schoß und legte ihre Arme um mich. Nina... Ich weiß nicht, ob ich noch mit Tanja zusammen bin. Die Mauer ist gefallen. Ist jetzt alles ein bisschen freier. Willst du noch was Sekt? Mhm. Und? Wie ist das? Stasi auflösen. Aufregend. Da sitzt ein Typ in Uniform vor dir und du sagst, wir würden uns gern mal ihren Keller ansehen, ob da noch Akten liegen. Sie wissen doch, dass sie keine Akten vernichten dürfen. Vor 8 Wochen hätte er mich fertig gemacht. Weißt du, was mich wundert? Dass die sich das gefallen lassen. Wir sind immer zu dritt, wenn wir zu denen gehen. Und 2 Fobos. Trotzdem denke ich jedes Mal gleich, passiert was. Wenn die plötzlich durchdrehen. Glaubst du, dass das alles friedlich bleibt? Dass die nicht irgendwann doch noch gewalttätig werden? Sieht nicht so aus. Bis jetzt jedenfalls. Ich habe trotzdem Angst. Aber schön, das von dir zu hören. Beruhigt mich ein bisschen. Gehst du mal mit mir tanzen? Tanzen? Ja, tanzen. Weißt du noch, was das ist? Ja, doch. Also, ja? Ja. Ich hol dich ab. Bevor Nina ging, verschwand sie kurz im Bad. Ihre Tasche blieb in der Küche. Ich versuchte, sie zu öffnen, ohne Geräusche zu machen. Ganz oben lag ein Aufnahmegerät. Es war eingeschaltet. Ciao, Bello. Sei nicht traurig wegen Tanja. Nutz deine Chancen. Ciao, Nina. Mach ich. War schön, dich gesehen zu haben. Finde ich auch. Ninas Parfüm hing noch lange in der Wohnung. Es roch aufregend. Betäubend. Hallo, hier ist Tanja. Nachrichten fürs neue Forum bitte nach dem Piep. Ciao. Tanja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich mach dir keine Vorwürfe. wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich... Tanja. Die Gegenwart war unübersichtlich. Bestimmt empfand nicht nur ich das so. Aber scheinbar gab es immer noch genügend Leute, die Pläne machten. Für eine radikale Kehrtwende. Der Leutnant hatte schließlich auch einen Plan. Warum hast du mich einbestellt? Hast du Lust, einen echten NVA-General kennenzulernen? Wann? Jetzt gleich. Boah, warum nicht? Der Leutnant wartet auf uns. Na dann. Wir fuhren mit dem Leutnant in einem NVA-Jeep nach Strausberg. Ins Verteidigungsministerium der DDR. Der Leutnant war gut rasiert, seine Stiefel glänzten. Ihr sagt erstmal gar nichts. Ihr wartet, bis ihr angesprochen werdet. Ey, wir sind Zivilist. Aber ich nicht. Ich habe mit ihm telefoniert. Er weiß, was wir von ihm wollen. Können wir ihm wirklich vertrauen? Ich war mit seinem Sohn auf der Offizierschule. Der hat andauernd von seinem Alten erzählt. Dass die Partei ihn nervt, die ganze Ideologie. Die Partei hat ihn in zweiter Reihe gehalten. Er wollte immer nur ein exzellenter Soldat sein. Wie die alten Preußen-Generäle. Die hat er bewundert. Ein Preuße putscht nicht. So sieht's aus. Wir sind gleich da. Jetzt versuche ich euch erstmal reinzubringen. Ihr haltet die Klappe. Durch die teppichbelegten Flure des Verteidigungsministeriums liefen jede Menge ältere Herren. Hosen mit breiten roten Streifen. Auf den Schultern goldene Schnüre und riesige Sterne. Der Leutnant riss jedes Mal die Hand an die Mütze und wurde von den Herren streng gemustert. Uns grüßten sie freundlich. So. Da haben Sie also irgendwelche Entdeckungen gemacht, während Sie mit einem Mi-2-Hubschrauber des Kommandos Luftstreitkräfte unterwegs waren. In privaten Angelegenheiten. Habe ich das richtig verstanden? Jawohl, Genosse General. Entschuldigung. Psst. Was? Nicht privat, Herr General. Genosse General heißt das bei uns. Wir sind nicht privat unterwegs gewesen. Wir hatten Hinweise, dass in der Schorfheide etwas Kriminelles passiert. Eine Verschwörung. So. Sie hatten Hinweise. Ah ja, etwas Kriminelles. Eine Verschwörung. Sie wissen also, was das ist? Eine militärische Verschwörung? Sie können sowas erkennen, ja? Das ist ja erstaunlich. Haben Sie jemals eine Kaserne von innen gesehen? Leider, Herr General. Und ich bereue jeden einzelnen Tag. Ich schlage vor, dass wir jetzt vernünftig miteinander reden, wie normale Menschen, die vielleicht ein gemeinsames Interesse haben. Wollt ihr einen Kaffee, Jungs? Gern, Genosse General. Erika. 4 Kaffee. Kommt sofort. Der Minister wird so etwas nicht decken. Da bin ich mir sicher. Wie entschieden er eingreifen würde, weiß ich allerdings auch nicht. Das Problem sind unsere Truppenkommandeure. Die kontrolliert im Moment niemand. Wenn die uns melden, Waffen und Munition vollzählig, kann das die Wahrheit sein. Muss es aber nicht. Was in deren Köpfen vorgeht, weiß ich nicht. Warum schicken Sie nicht einfach Truppen in die Schorfheide? Die schauen nach. Und klären das, wenn es nötig ist. Genosse Leutnant, erklären Sie den Herrn bitte, warum das nicht einfach ist. Jawohl, Genosse General. Ich denke, es ist für den Genossen General gerade sehr kompliziert, einen Kampfverband zu finden, der im Notfall wirklich in der Schorfheide eingreift. Gegen die eigenen Leute. Wir haben gesehen, wie entschlossen die dort sind. Wahrscheinlich fragen sich unsere Kommandeure, wem haben wir eigentlich unseren Eid geschworen? Der DDR? Dem Sozialismus? Der SED? Erich als Staatsführer, der gerade in Rummelsburg einsetzt? Im Schrank hinter Ihnen sind meine persönlichen Waffen. Über die kann ich verfügen. Da bestimme ich, auf wen geschossen wird. Aber sonst viel Lametta und nichts dahinter. Vielleicht breche ich morgen zu einer Dienstreise auf. Truppenbesuch. Aus der Nähe sieht man besser, wie die Dinge stehen. Wollen wir so verbleiben? Darf ich noch was fragen? Als ob ich Sie aufhalten könnte. Ich habe versucht, etwas über die Zeitpläne herauszubekommen. Es wurde gesagt, es geht los, sobald die Freunde grünes Licht geben. Wenn die Freunde grünes Licht geben, gibt es einen Putsch. und der ist höchstwahrscheinlich erfolgreich. Wenn die Freunde kein grünes Licht geben, gibt es keinen Putsch. Oder er scheitert. Mit Freunde meint ihr doch immer die Sowjets. Was? Ihr? Ich verstehe nicht. Na, ihr DDR-Menschen. Haben Sie mir einen Bürger der BRD ins Haus gebracht, Leutnant? Herr General, ich... Ja, ach, schon gut. Ist ja auch egal, in diesen Zeiten. Das Verhalten der Sowjetarmee ist im Moment völlig unberechenbar. Noch herrscht Disziplin, die Befehlskette funktioniert, aber was aus Moskau befohlen wird, kann keiner vorhersagen. Was denken Sie, warum jetzt alle nach Moskau fahren? Krenzky, Simodro? Ich höre, will Helmut Kohl demnächst seine Aufwartung machen. Jeder macht seine Angebote. Und dann entscheidet der Genosse Generalsekretär. Als wir hinausgingen, sah ich, wie der General hinter seinem Schreibtisch zusammensackte. Die riesigen Schulterstücke wirkten viel zu groß für ihn. Er war alt. Er gehörte dazu. Würde er seinen Genossen in den Arm fallen? Würde er etwas riskieren für eine Sache, die ihm keinerlei Nutzen brachte? Wir haben die Wende gemacht. Hätten wir nicht unseren Arsch riskiert, wäre hier überhaupt nichts passiert. Und jetzt kommen die Spätberufenen und wollen die DDR an den Westen verscherbeln. Tanja. Frank. Warst du die ganze Zeit schon da? Ich wollte nicht stören. Ich habe auf deinen Anrufbeantworter gesprochen. Ich weiß. Ich würde gerne mit dir reden. Ich muss dir was erzählen, was wichtig ist. Du, das passt jetzt nicht. Wir essen noch zusammen. Das ganze Team, weißt du doch. Wahlkampf. Klar. Können wir uns vielleicht verabreden? Ich melde mich. Schade. Bis dann. Mach's gut. Manchmal dachte ich an meine Eltern, wie sie die Gegenwart erlebten, die Wende. Mein Vater war Schuldirektor, meine Mutter Lehrerin. In meiner Kindheit hatten sie keinen Zweifel an der Politik der SED erlaubt. Als ich nach den Ereignissen an der Grenze nach Hause kam, hatte ich ihnen alles erzählt, obwohl es streng verboten war. Endlos lange hatten wir schweigend im Wohnzimmer gesessen, bis mein Vater sagte, ich solle nun nicht mehr davon reden. Nie mehr. Sonst würden wir alle Ärger bekommen. Meine Mutter riet mir, erst einmal auszuschlafen. Am nächsten Morgen sehe die Welt schon ganz anders aus. Im Übrigen könne sie meinem Vater nur zustimmen. Am nächsten Morgen hatte ich das Haus verlassen. Wir hatten uns seitdem nicht wiedergesehen. Doberschütz. Viehweg. Ja, nun komm. Hä? 3 Minuten feldmarschmäßig. Auto steht unten. Komm aus dem Knick. Wir fuhren Richtung Weißen See. Viehweg war schweigsam. Merk dir den Weg, Doberschütz. Am Stadtrand bog er auf eine schmale Straße, die vor einem Betriebsgelände endete. Du bist jetzt im engeren Kreis. Frag nicht warum. Bist du einfach. VEB-Innenprojekt Betriebsteil 4 stand auf dem Schild am Tor. Ein Mann kam aus dem Pförtnerhaus. Viehweg kurbelte die Scheibe herunter. Ausweis. Morgen, Genosse. Hier. Und Ihr Beifahrer, Genosse Oberleutnant. Ja, sehen Sie nicht, was das ist? Das ist ein Sonderausweis. Da nehme ich mit, wen ich möchte. Jawohl, Genosse Oberleutnant. Passieren. Wir fuhren vorbei an großen Lagerhallen. Männer standen an den Eingängen und sahen uns nach. Viehweg parkte vor einem Plattenbau. Ein Verwaltungsgebäude. Rein in die gute Stube. Was ist das? Mein Büro. Objekt A. Willkommen in der Parallelwelt. Ein Schreibtisch, Stühle, ein Feldbett. Eine große Karte von Ost-Berlin an der Wand. Viele Stellen waren mit Nadeln markiert. Sämtliche Grenzübergänge. Ja, setz dich. Okay. Hier, für dich. Ein Personalausweis? Mal guck rein. Das ist ja mein Foto. Peter Lange, geboren 8.1.56, Cottbus. Simsalabim? Wir sind immer noch die Besten. Mit dem Ausweis bist du bei uns registriert. Damit kriegst du deine Ausrüstung. Hier auf dem Gelände. Wann? Bald. Wenn du Bescheid kriegst, machst du dich auf den Weg, meldest dich am Tor. Du wirst als Unteroffizier übernommen, dein letzter Dienstgrad. Mehr kann ich nicht für dich tun. Wenn du dabei bist, ändert sich das. Tapferkeit wird hier belohnt. Du hast wieder eine Zukunft, Oberschütz. Kannst mir ein bisschen dankbar sein. Bin ich. Ich bringe dich zum Tor. Du musst alleine zurück. Ich bleib hier. Ich tauche erstmal ab. Und wann kriege ich Bescheid? Noch ein paar Mal schlafen. Dann ist Bescherung. Am 30. Januar fuhr Hans Modrow, der Regierungschef der DDR, nach Moskau. Gorbatschow sagte in die Fernsehkameras, die Vereinigung der Deutschen werde von ihm nicht mehr in Zweifel gezogen. Aber er sagte auch, am Ende werde die Geschichte das alles entscheiden. Die Ausreisewelle ebbte nicht ab. Noch immer verließen jede Woche tausende Menschen das Land. Ich hatte dem Leutnant vom VEB-Innenprojekt in Weißensee erzählt, von der Parallelwelt. Er schwieg lange. Dann sagte er, wer in der Schorfheide einen Hubschrauber abschießt, muss schon ziemlich sicher sein, dass er sich sowas erlauben kann. Was ist das hier? Ehemaliger Luftschutzkeller, dann Lebensmittellager, H.O. Jetzt ist jede Nacht Party. Völlig irre. Wie findest du die Mucke? Gut. Nennt sich Techno. Läuft stundenlang ohne Pause. Du musst einfach tanzen, geht nicht anders. Hältst du nur durch, wenn du das hier nimmst? Eine Tablette? Was ist das? Nimm einfach, vertrau mir. Warum sollte ich dir vertrauen, Nina? Nur so, aus Spaß, weil es gute Laune macht. Na dann. Siehst du? Komm, jetzt kannst du tanzen. Ich nehme überhaupt nichts mehr ernst. Musst du auch machen, ist nur ein Spiel. Völlig irre. Nina und ich tanzten. Nina, ja. Jeder für sich. Verrückt, ey. Es funktionierte. Es gab keine Welt draußen. Nur dieses endlose Zucken, was irgendwie glücklich machte. Ups. Du musst mich nicht nach Hause bringen. Ich gehe einfach zu Fuß. Quatsch, ich mach das jetzt. Nina, du hast kein Licht an. Ja, dann sieht uns wenigstens niemand. Bitte, komm. Schon gut. Oh, da vorne sind Bullen. Gut, dass wir Licht angemacht haben. Polizeiwagen mit flackerndem Blaulicht versperrten an der Dimitrovstraße den Übergang über die Prenzlauer Allee. Ist ja ewig. Auf der Prenzlauer fuhren LKWs in langer Kolonne Richtung Norden. Feldgraue Mannschaftswagen mit geschlossenen Planen. Guck mal, Panzer. Nach einer Viertelstunde war die Kreuzung wieder frei. Die sollen lieber alle tanzen gehen. Na sicher. Anbieten? Ich weiß nicht. Weißt du, was dein Problem ist? Du nimmst alles zu ernst. Wahrscheinlich, ja. Wenn man mich bespitzelt, zum Beispiel. Wie meinst du das? Dein Aufnahmegerät, ich hab's gesehen, als du bei mir warst. Du hast in meine Tasche geschaut. Ja, wundert dich das? Schon. Mann, das Aufnahmegerät, da spreche ich Dinge drauf, die mir so einfallen, tagsüber. Und abends schreibe ich die in mein Tagebuch. Das Gerät war eingeschaltet. Die rote Lampe? Ja, die leuchtet, wenn der Akku leer ist, die ganze Zeit. Was? Steig jetzt aus, bitte. Oh. Nina, es tut mir leid. Schon gut. Pass auf, dass du nicht untergehst. Nina fuhr davon, in ihrem hellblauen Trabant. Im Kofferraum ein Aufkleber, das berühmte Symbol. Schwerter zu Pflugscharen. Wegen Amtsmissbrauch, Korruption und persönlicher Bereicherung werde durch die Organe des Innenministeriums. In der letzten Nacht hatte die Regierung einen ehemaligen Stasi-General verhaften lassen. Wegen Amtsanmaßung. Düsenjäger flogen tief über der Stadt. Ihr Lärm war infernalisch. Viehweg? Na, Alter? Lässt du mich rein? Klar. Viehweg sah übernächtigt aus. Nervös. Rote Flecken im Gesicht. Hey, da ist ja ein Rohr auf dem Tisch. Ich krieg was ab, oder? Seine Augen erfassten das Zimmer. Was ist los? Mich. Wir haben heute Nacht Überraschungsbesuch gehabt. In Weißensee. Mit der Tür ins Haus. Ganzes Regiment. Wir haben nicht mal die Waffenkammer aufgekriegt. Die waren auf alles vorbereitet. Die wussten genau Bescheid. Und du? Ich bin abgehauen. Schlage mich durch die feindlichen Linien. Vorher wollte ich noch mal nach dir schauen. Was glotzt denn so? Schlechtes Gewissen? Was? Warum sollte ich? Weiß ich doch nicht. Mit einer 1000-mal geübten Bewegung fuhr er mit der rechten Hand links oben unter sein Anorak, zog die Pistole heraus. Was soll das? Eine Drecksau warst du schon immer. Hätte ich mir eigentlich denken können. Was ist los, Viehweg? Hör auf. Hör auf, Doberschütz. Hör auf! Ich verstehe dich nicht. Du sollst aufhören! Am 15. Januar, als deine Kumpels in unser Ministerium eingebrochen sind, haben wir die Gelegenheit genutzt. Auch ein paar Sachen abgeholt. Das Zeug aus Nerlichs Panzerschrank. Ich bin nicht dazu gekommen, das zu lesen. Erst gestern. Nerlich hat über jedes Treffen mit dir ein Vermerk gemacht. Das ist Tradition bei uns. Ich dachte, mein Schwein pfeift. 5 Semester Kriminalistik. Und will mich überwachen, du Arsch! Nerlich stand vor meiner Tür. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Der Kontakt ist abgebrochen. Keine Ahnung, warum. Wegen Leuten wie Nerlich haben wir nicht gekämpft, nee. Wir haben die Macht. Wir kämpfen nicht. Leg die Pistole weg. Halt die Schnauze, du Oberschütz! Er zielte auf mein Herz. Seine Hand zitterte nicht. Und ich habe mich gefragt, warum ich nichts mehr vertrage. Jedes Mal, wenn wir saufen, wird mir übel. Wir haben in der Ausbildung gelernt, wie das Zeug wirkt. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe dir vertraut, du falscher Freund. Leg die Pistole weg. Was soll das jetzt noch? Partisanen vom Amor. Die kämpfen, bis sie tot sind. Du bist völlig verrückt. Ich bin... Halt bloß die Schnauze, Doberschütz. Ich erledige dich auch, wenn du hier rumschreist. Petruschka hatte das Licht in meiner Wohnung gesehen. Mann, Doberschütz, mach auf! Er würde nicht wieder gehen. Ich weiß, dass du da bist. Er würde die Tür aufdrücken, wie beim letzten Mal. Es war eine Chance. Ach. Vielleicht die einzige. Doberschütz! Doberschütz! Doberschütz! Ich hatte seinen Arm zu fassen gekriegt. Viehweg ließ die Pistole fallen. Sie landete direkt vor Petruschkas Füßen. Ist das das Früchtchen? Ja. Viehweg? Der Stasi-Killer? Petruschka hatte die Pistole aufgehoben. Er zielte aus nächster Nähe in Viehwegs Gesicht. Er sah sehr zornig aus. Makarov! Ich hoffe, da ist noch ein Schuss drin. Ich nutzte Viehwegs Überraschung, um ihn zu Boden zu bringen. Was ist denn das für ein Polter hier, Frankie? Was ist denn... Was? Was ist denn hier los? Hilfe! Hä? Hilfe! Die alte Irmela, meine Nachbarin, war nun ebenfalls in der Küche erschienen. Gehen Sie mal schnell zum Telefon, junge Frau. Rufen Sie die Volkspolizei. Was ist denn? Mensch, mach, was er sagt, Irmela. Ja, yeah. Die Volkspolizisten, die in meiner Wohnung erschienen, wirkten verängstigt. Nichts in ihrem bisherigen Berufsleben hatte sie auf eine solche Situation vorbereitet. Sie legten uns allen Handschellen an und riefen Verstärkung. Die nächsten Stunden verbrachten wir in einer Gefangenen-Sammelstelle. Immerhin hatten sie Viehweg in eine andere Zelle gesteckt. Mann, Mann, Mann, Mann. Tut mir leid, Petruschka. Was? Was tut dir leid? Dass ich dich dauernd in Schwierigkeiten bringe. Das, darum geht's auch nicht. Tanja war bei mir. Sie hat mir alles erzählt. Alles? Ja. Alles, Doberschütz. Jetzt verstehe ich das. Deine Sauferei, warum du so am Ende bist. Also ich frage mich nur, was ist das für eine Freundschaft gewesen, wenn du mir das nicht erzählst? Warum erzählst du mir das denn nicht? Damit du mich anspuckst? Was? Ich spuck dich doch nicht an. Wer bin ich denn? Ich hab doch mitgekriegt, was in eurem Land los ist. So viele Leute, die kaputt gemacht haben. Ich spuck dich nicht an, Doberschütz. So eine gottverdammte Scheiße. Du bist mein Freund. Das sag ich doch nicht einfach so. Verstehst du? Verstehst du das? Ja. Heul nicht los, sonst fange ich auch gleich an. Ich erzählte Petruschka alles noch einmal. Wie ich als 18-Jähriger an die Grenze gekommen war. Ich hatte nicht nachgedacht, ich hatte gehorcht. Es war ein Junge gewesen. Wie ich. 18 Jahre alt. Wie ich. Der Schuss hatte alles verändert. Ich wusste sofort, ich hatte etwas getan, das ich nie wieder gut machen konnte. Doberschütz Frank, Petruschka Peter. Ja? Kommen Sie bitte mit, Sie werden abgeholt. Auf der Straße stand ein Volvo. Kennzeichen der NVA. Ich bin vorhin Heinrich-Heine-Straße über die Grenze. Da war Hektik, du. Viel mehr Uniformen als sonst. Hast du die Düsenjäger gehört? Ja. Die teppichbelegten Flure kannten wir bereits. Morgen. Leutnant. Morgen. Morgen, Wilhelm. Kaffee? Oh, unbedingt, Herr General. Genosse. Ach, lassen wir das. Setzen Sie sich. Haben Sie alles geklärt? Alles? Das wissen wir noch nicht. Aber ein paar Sümpfe sind trockengelegt. In letzter Minute. Spielen Sie den Herrn mal das Band vor, Leutnant. Jawohl. Zur Rettung unserer sozialistischen Errungenschaften und zur Verteidigung des Weltfriedens haben bewaffnete Organe damit begonnen, die staatliche Ordnung der DDR wiederherzustellen. Gegen terroristische und neofaschistische Umtriebe wird ab sofort konsequent vorgegangen. Zur Durchsetzung dieser Maßnahmen gilt eine Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 5.30 Uhr morgens. War alles vorbereitet. Für unseren Rundfunk. Geplanter Termin übermorgen. Die chinesische Lösung. Der Stadtsicherheit habe ich sowas ja zugetraut. Aber für meine Armee schäme ich mich. Insofern habe ich Ihnen zu danken, meine Herren. Und wie geht's weiter? Was soll denn weitergehen? Die Regierung Modros informiert. Mein Ministerium handelt geschlossen. Ab sofort wird scharf kontrolliert. Ja, und wir lassen uns alle brav in den Ruhestand schicken. Demnächst, wie sich das für gute Demokraten gehört, die stolze Volksarmee. Ein Fall für Militärhistoriker. Wenigstens ohne Putsch am Ende. Auf Sie wartet übrigens die Kriminalpolizei, wenn Sie Ihren Kaffee ausgetrunken haben. Zwei Offiziere der Kripo befragten uns stundenlang. Die Schorfheide, Nellys Tod, Viehweg. Sie fragten, warum ich Viehweg so intensiv beobachtet hatte. Als ich ihnen die Gründe dafür nannte, grinsten sie. Da hätte ich mir ja sofort nach der Wende einen richtigen Westberuf gesucht. Die ersten freien Wahlen zur Volkskammer laufen CDU, morgen vor vollem Tuben. Viele Dinge in dieser Wahl und den Ergebnissen passen nicht so recht zusammen. Der Erfolg der CDU und die geringe Popularität von D. Kohl, das sind so 20%. PDS, 15%. Überprüft werden. Die Zeit verging. Die Volkskammerwahlen am 18. März brachten entgegen aller Umfrageergebnisse einen triumphalen Sieg der Allianz für Deutschland. Der Einheit stand nichts mehr im Wege. Herr Doberschütz und Herr Petruschka, wenn Sie bitte kommen würden. Moment, wir sind gleich soweit. Moment noch. So, na, kannst losgehen, alter Freund? Naja. Soll ich deine Hand halten? Schön wär's. Ach, komm. Fernsehen ist auch nur budensauber. Schau bloß den Moderator an, vergiss die Kameras. Ganz einfach so, als ob wir drei unter uns wären. Sie hatten gesagt, ich könne stolz auf mich sein. Damals, vor 15 Jahren. Aber jetzt sei vor allem eines wichtig. Schweigen. Niemand dürfe davon erfahren. Der Feind nutze jede Schwäche unbarmherzig aus. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hatte geschwiegen. 15 Jahre lang. Irgendwann hatte ich gemerkt, dass die Zeit stehen bleibt. In meinem Kopf. Nicht nur wir Fernsehleute experimentieren in dieser Zeit auf bisher ungekannte Art und Weise und manch einer setzt dabei auch seine Existenz aufs Spiel. Überall bei uns sind jetzt Menschen gezwungen, sich auf solche existenziellen Abenteuer einzulassen. Es gab keine Vergangenheit, von der ich mich entfernte, die blasser wurde, weniger qualvoll. Alles blieb ganz nah. Unser altes Leben, das Vergangenheit und die Wege in ein Neues müssen wir erst suchen, vielleicht auch finden. Meine heutigen Studiogäste können das sicherlich bestätigen. Begrüße sehr herzlich Peter Petruschka. Hallo. Und Frank Doberschütz. Ja, ich kannte das Schweigen. Nellys Angebot, alle Zeugnisse meiner Tat verschwinden zu lassen, war nie verlockend gewesen. Die Geschichte unserer Gäste wird uns erschüttern, vielleicht auch zornig machen. Sie führt jedenfalls in die dunkelsten Abgründe dessen, was wir eben noch Kalten Krieg genannt haben. Und doch hatte ich mich darauf eingelassen. Mich danach verzehrt. Weil ich das Schweigen kannte. Die Toten an der Mauer gehören sicherlich zum Furchtbarsten, was die deutsch-deutsche Teilung hervorgebracht hat. Eine giftige Wunde. Es brachte mich nicht um. Nicht ganz. Nur ein bisschen. Und ob die je heilen wird, wer kann das sagen? Was wir trotzdem tun können, was wir tun müssen, ist, wir müssen darüber reden, wir müssen die Wahrheit über das Furchtbare erfahren. Petruschka hatte gesagt, ich müsse es mit dem Gegenteil versuchen. Mit dem Gegenteil von Schweigen. Von den Opfern, sofern die noch reden können, und von den Tätern, wenn die denn reden wollen. Ob es mir hilft, hatte Petruschka gesagt, wissen wir erst hinterher. Aber eigentlich hätte ich nichts zu verlieren. Frank Doberschütz, an meiner Seite am 12. Juli 1975 waren Sie als Wachposten an der Staatsgrenze der DDR unterwegs. Ja. Sie waren Unteroffizier der NVA. Das ist richtig. Hatten sich für 3 Jahre verpflichtet. Vielleicht ist es das Beste, wenn Sie uns, den Gästen hier und den Zuschauern draußen im Land, einfach von diesem Tag erzählen. So wie Sie sich erinnern. Von Anfang an. Ja. Also. Doberschütz und die letzte Staatsjagd von Tom Peukert. Hörspiel in 2 Teilen. 2. Teil. Mit Frank Doberschütz, Felix Göser, Peter Petruschka, Laszlo Kisch, Lutz Viehweg, Thomas Arnold, Tanja, Heike Warmuth, Irmela, Nadja Engelbrecht, Leutnant Florian Lukas, General Thomas Gumpert sowie Susanne Jansen, Richard Barenberg, Valerie Koch, Helmut Henneberg und viele andere. Technische Realisation Andreas Meinetzberger. Regieassistenz Oliver Martin. Musik Jean-Boris Schimczak. Regie Thomas Leutzbach. Dramaturgie Hanna Georgi. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.